What up, what up, what up? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts UFO mit Stieftitz. Hey, ich bin auch wieder dabei. Hey. Aufgeladen, die Gag-Kanone ist geladen und entsichert, will ich sagen. Mir gegenüber sitzt der fantastische Florentin Will. Herzlich willkommen auch dir. Dankeschön. Nein, herzlich willkommen an dich. Vielen Dank. Nein, herzlich willkommen an dich. Du hast mir heute so nett die Tür aufgehalten, Stefan. Das hat mich echt gefreut. Ich habe mich gefreut, dass du mal wieder da bist, dass du mir wieder reinschneist und ich deinen würden doppelt den Stimmenimitator sendest wie letzte Woche. Ja. Hat man gemerkt. Wirklich habe ich es gemerkt. So ich fand es eigentlich ganz angenehm. Der ist nicht so lustig, aber klingt exakt wie du. Immer wieder lustig. Das ist so ein sehr, sehr alter, gesetzter Mann, der dann hier mal sitzt und deine Stimme nachmacht. Wir haben uns aber heute mal die ganzen Posteinsendungen vorgenommen, die wir bekommen haben, denn wir haben einen Aufruf in die Welt hinaus geschrien, dass denn die ganzen jungen Damen, die sich mit diesem Podcast hier täglich rumschlagen müssen, uns mal schicken. Wir haben leider momentan kein Internet, um darauf zuzugreifen. Wir haben nämlich herausgefunden, dass uns mehr Männer hören. Ich habe fantastisches Internet. Und zwar hören uns 73% Männer. 41%, heute mal die Statistikfolge, 41% sind zwischen 25 und 34, 37% zwischen 18 und 24. Das sind unsere beiden größten demografischen Balken. Entspricht das auch ungefähr dem Geschlechterverhältnis von dem Pokerabend, auf dem du am Wochenende warst? Der Pokerabend, auf dem ich am Wochenende war, war exakt zu 73%, zu 75% männlich. Ja? Ja, ich würde sagen, auch der war auch, glaube ich, zwischen zu 37% zwischen 18 und 24 Jahre alt. Ich glaube, der ist ein exaktes Ebenbild für unsere Statistik. Ich glaube, das ist ein exaktes Ebenbild von jeder Gruppe an Menschen. Wenn eine Gruppe an Menschen die nur meisten groß kommen genug aus wird, Deutschland. Ja, die meisten, wenn eine Gruppe nur groß genug wird, wird sie irgendwann immer in dieses statistische Bild fallen. Jo, und was großartig ist, finde ich, wenn uns Leute hören, dann zu 42% hören sie direkt mehr als 5 Folgen. Oh, wohingegen wow. 30% hören nach einer Folge aber sofort auf. Aber sowas von. Aber die hören dann nie Sekunden wieder rein. Wow, aber das fliegt raus sofort. Aber das gibt es ja tatsächlich. Also ich habe ja, nachdem ich auf der Frank-Inzer Masterclass war, hatten wir so eine kleine Produktionsfirma gegründet und wollten YouTube erobern. Und da gab es unendlich lange Diskussionen immer, was muss man genau machen, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Ne, jetzt mal unabhängig vom Content, wie tatsächlich die Qualität des Videos ist, gibt es da ja wahnsinnig viele Philosophien. Das ist ja wirklich so ein Feld mit Gurus, die dann irgendwie sagen, nein, es geht nur darum, dass die Interaction Rate wichtig ist, dass viele Leute kommentieren und Daumen nach oben. Nee, das ist egal, Hauptsache die schauen das Video bis zum Ende an, aber egal, ob sie kommentieren. Und dann gibt es einfach tausend verschiedene Leute, die tausend verschiedene Philosophien haben, aber alle hundertprozentig sicher sind, dass ihre Version die beste ist. Und da kann man sich dann natürlich auch stark mit den Statistiken von YouTube beschäftigen. Und da gibt es dann die Detention Rate. Also da siehst du genau, wann, wie viele Leute dein Video angeschaut haben. Also startet mit 100% und geht dann in der Regel runter, also ganz selten hoch. In der Regel geht es runter, je nachdem. Und dann kannst du halt schauen, okay, teilweise kannst du wirklich genau sehen, okay, ein Gag war schlecht und danach bricht die Quote. Das ist für uns sehr interessant. Das ist mega interessant, aber teilweise ist es auch wirklich absurd, weil Leute wirklich so rapide schnell abschalten. Aber also wirklich nach 4 Sekunden bist du nur noch bei 80% und nach 8 Sekunden bist du nur noch bei 70%. Also denkst du dir, was haben die Leute erwartet, dass in den ersten Sekunden passiert? Ich würde gerne mal sehen, was bei den Leuten, was die da machen, die ausgeschaltet haben, ob die nebenan denen man wieder die heißesten Bikini-Fotos von Emma Stone oder so gesehen. Kann sein, und dann klicken die darauf nachher. Aber ich habe auch mal so eine Kurve beim Fernsehen gesehen, beim ZDF, wo abends dann zwischen um 22 und 22 die Kurve aber rapide, also wie so ein richtig steil, fast senkrecht hinunterging. Ja. Und da wurde ein Teaser der Heute-Show gezeigt. Und beim Teaser der Heute-Show rasten die komplett aus. Die hassen das, die machen das weg sofort. Ja, weil die Leute dann auch ins Bett gehen irgendwann. Ne? Also die warten dann nur noch auf so einen, bis die letzte Sendung zu Ende ist. Und dann wie ich damals, ich bin immer nach SpongeBob ins Bett gegangen, wenn der Sender aufgehört hat zu senden. Ja. Und dann bin ich immer ins Bett gegangen. Moment, hat Nickelodeon aufgehört oder Super RTL Togo? Und da wurde es dann wieder zum Hitler-Kanal. Da kam dann die KZ-Doku direkt nach SpongeBob. Ja, also willst du DogTV oder sowas? Alte Gags aufwärmen! Ey, warum? 30% von euch haben sie noch nicht gehört. Fantastisch. Wir müssen die Leute abholen. Wir haben ganz viele Leute bekommen, die uns Nachrichten gesendet haben. Zum Beispiel hat Anna uns geschrieben. Die hat geschrieben, hallo Florentin, Stefan, ich bin eine der weiblichen aus Italien kommenden Zuhörer. Wir haben ja auch gemerkt, dass viele Ausländer unseren Podcast hören. Ich bin erst durch das Podcast UFO auf Neo Magazin Royale gestoßen. Was? Nicht schlecht. The other way around. Nächstes Fan-Treffen, also in Bozen. Nein, ihr könnt doch einfach alle Städte mit B abklappern. Nein, vielen Dank an Anna für diese nette Nachricht. Vielen Dank, dass wir auch Hörerinnen aus Bella Italia haben. Ah, Bella Italia. Ja, Stefans eigentliche Heimat, ja. Man muss mal sehen, also manchmal ist es ja, ja so. Ich bin zum Viertel Italiener. Also mein Opa ist Italiener, kommt aus Florenz, einer kleinen Stadt neben Florenz. Und ja, ich bin oft da gewesen, spreche Italienisch fließend. Deswegen an meine lieben Freunde, ciao. Alles klar. Ja, freut uns natürlich sehr, wenn ihr da draußen aus Bozen kommt. Aus Bozen kommt, dann trefft doch mal Anna. Die scheint nett zu sein. Ja. Warst du schon mal in Italien? Was ist dein Lieblingsland außer Deutschland, was das Reisen angeht? Ach, es ist schwer zu sagen. Ich war als Kind sehr viel im Urlaub. Mit meinem Vater, meinem Onkel sind wir durch die halbe Welt gereist und haben uns alles angeschaut. Dann lange nichts. Und dann jetzt halt nochmal letztens New York. So, okay. Das war alles. So, dazwischen kam dann lange nichts. Wir sind auch früher jedes Jahr nach Italien gefahren. Das war auch immer super, da irgendwie immer am Strand rumzuliegen und Sachen zu machen. Du bist ein Strandtyp. Ich bin eigentlich gar kein direkt, Strand. Direkt das Shirt wird weggezogen, als sofort, die Ländergrenze nach Italien überschreiten. Die Zehen graben sich in den heißen Sand und kommen da so schnell nicht mehr raus, sage ich mal. Ja. Weil du fett warst, muss man sagen. Richtig. Nee, ich habe mich dann immer, da gab es dann die Spielhöllen, wo ich bis heute nicht genau weiß, ob Spielhalle oder Hölle, aber ich habe immer Spielhölle gesagt. Vielleicht als Kind ist es irgendwo in der Übersetzung verloren gegangen. Wo man dann an so ganz vielen Arcade-Maschinen dann da irgendwie so Metal Slug oder dann irgendwie Monkey Ball oder Island Air-Hockey spielen konnte. Air-Hockey ist super. Air-Hockey auch, aber eher so wie diese klassischen Spielautomaten. Und das war wirklich das absolute Highlight. Und da hat sich in meiner Jugend dann genauso entwickelt, wo man dann langsam einfach irgendwann alle diese Spiele auf seinem Gameboy hatte und sich gefragt hat, ja, warum muss ich denn da jetzt noch 50 Cent einwerfen, um spielen zu können, bis ich einmal tot bin. Ja. Aber es ist natürlich schon eine andere Romantik. Und die sind jetzt wahrscheinlich alle weg mittlerweile, weil jedes Kind halt irgendwie ein Nintendo DS oder sowas hat. Weiß ich nicht. Aber ich habe mich gerade gefragt, warum gibt es Air-Hockey nicht im... Weil das ist ja so ein bisschen eine Adaption von Eishockey. Aber warum gibt es das nicht in echt? Also warum gibt es nicht Eishockey, aber mit diesen kleinen Blast-Dingern, diesen Punkten, wo Luft rauskommt. Ach so, aber da läuft man Leute dann drauf, oder was? Aber das Leute schweben. Ach so, ja, weil diese Scheibe, die da rumsaust, die ist ja, die schwebt ja auch. Mit Karacho. Mit Karacho saust die da rum, aber ja. Die schwebt, weil da so viel Luft rauskommt. Ja. Wie geil wäre das denn bitte, wenn das wäre einfach so wie Quidditch. Aber schwebt die fliegen. Wirklich oder hat die nur dann reduziert eine Reibung? Ja, die oder schwebt die wirklich schwebt. In der Luft? Wirklich? Ja, aber mikroskopisch klein hebt die nur ab. Mit dem mikroskopisch kleinen Abstand. Braust die durch die Luft. Braust die so ein, durch so ein Airhockey hatten wir tatsächlich, aber beim Zivildienst mit Kindern gemacht und bei einer Tagesstätte haben die sich auch so ein Airhockey-Ding gekauft. Da hat ein Kind ein Auge verloren, tatsächlich. Ja, richtig. Und das wurde antransportiert in so einer großen Box. Das so Kind. Im großen Karton, ja, ja. Und dann stand da wirklich drauf, also oft steht ja auf so Kartons drauf, zerbrechlich. Oder Achtung, zerbrechlich. Oder Achtung, Leute, Air-Hockey. Spaß. Leute, ohne Scheiß, es ist wirklich fucking zerbrechlich. Aber da stand wirklich, also das war knallrot, das Paket. Und da stand wirklich, bevor ihr dieses Paket anfasst, lies erstmal. Ja. Der Inhalt ist wirklich zerbrechlich. Also no bullshit hier. Das ist wirklich fucking zerbrechlich. Weil da halt diese Glasscheibe drin war, die halt dann das Zentrum von diesem ganzen Ding gemacht hat. Und die ist halt mega zerbrechlich. Und auch wenn da schon die Kanten wegbrechen, hast du halt verloren. Weil das dann nicht mehr reinsetzt und dann ist es nicht mehr luftdicht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall stand da wirklich tausendmal drauf. Leute, ganz im Ernst, lasst es Profis machen. Fasst es gar nicht erst an oder kauft es nicht. Aber jetzt, lass mich in Ruhe. So, und dann hab ich das da irgendwie mit drei Kindern, die irgendwie gerade irgendwie einen Nutella in den Händen hatten, musste ich das dann irgendwie in den zweiten Stock hochschleppen mit irgendwie den drei dicken Kindern. Die Glitch-Schleim an den Händen hatten. Ja, genau. Was dann heißt so, ich brauche drei starke Kinder. Und die Betreuerin zeigt auf die drei fetten Kinder und gibt sie. Dann denkst du dir, sind nicht stark, wir haben nur schwere Knochen. Ja. Aber das ist schon so, dass man bei fetten Menschen auch davon ausgeht, dass sie stärker sind. Schon ein bisschen. Also das weil da, wo sonst die Muskeln sind, ist ja jetzt halt auch ein paar Masse. Das ist, glaube ich, das Einzige, was Menschen denken. Die sehen da, das könnte Bizeps sein, könnte massive Fett sein. Die können ja auch stark sein unter ihrem Fettmantel. Du siehst ja solchen Fettkindern auch im Gesicht an, dass sie irgendwie da wirklich jetzt auch zwischen ihren Fettfalten nichts aus Butter haben. Mir ist aufgefallen, man sieht oft am T-Shirt an, wie fett jemand ist. Ja. Ich würde sogar sagen, dass Leute, die mit einem Metallica-Shirt rumlaufen oder mit einem Rocket Beans-Shirt rumlaufen, mit einem verwaschenen. Ja. Also man kann am Grad der Verwaschung und am Grad der Band erkennen, wie fett jemand ist. Ich glaube, fette Leute haben eher so, neigen eher zum Batman-Shirt als dünne Menschen. Ja, das stimmt. Aber das oder ist, sehr, sehr dünne Menschen. Man erkennt es oft nicht als Batman-Shirt, weil es dann so ein bisschen verzerrt ist. Irgendwie. Genau. Passt eigentlich schon. Und halt kurze Hosen, so das Trademark. Kurze und Hemden, Hawaii-Hemden, glaube ich auch manchmal. Ich habe mich gefragt eben, ich kann mich erinnern, als mein Fisch kam, stand auf dem Paket Lebendtiertransport. Und es war halt aber nur so eine Box, so eine Styroporbox. Und mein Nachbar wusste ja nicht, als er es angenommen hatte, was für ein Wesen da drin ist. Das heißt, er stand den ganzen Tag, stell ich mir vor, saß am Schreibtisch, hat irgendwie was für die Uni gemacht. Aber daneben, in seinem Blickfeld, stand halt dieses kleine Paket, wo Lebendtiertransport draufsteht. Ja. Was hat er gedacht, was da drin ist? Ob er mal so rangehört hat, so oder so versucht hat zu kommunizieren, so Videos abgespielt hat, so von der Python oder so, wo die Python so wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, und okay, so müsste so müsst es klingen. Ha? Python. Miau. Und dann geguckt, ob die Box reagiert hat. Ja, hat nicht reagiert. Malte schreibt, hey Leute, ich bin's, der Hörer aus Belgien. Danke für den Shoutout. Das kann übrigens nicht sein, weil uns haben drei Menschen geschrieben, dass sie aus Belgien, ja, dass sie der aus Belgien sind. Das stimmt. Vielen Dank für den Gag, Malte. Ja, gut, vielleicht hat Malte recht und die anderen sind Cheater. Ich weiß es nicht genau. Irgendwer von euch ist nicht in Belgien. Oder Spotify stimmt, spinnt nicht. Aber Belgien hat so gute Schokolade, ne? So gute Pralinen. Was hat Belgien noch? Ist Belgien nicht dieses Land, wo viele darüber lachen, weil es für nichts steht? Ist das der Gag oder habe ich den Gag immer falsch verstanden? Nee, das ist Ruanda. Nee, Belgien ist Kinderschänder. Ruanda steht für viel. Hey, viel, wofür denn? Vielfältigkeit, Hotel oder was? Gute Hotels. Für Vielfältigkeit. Klar, Ruanda steht für mich zum einen für diese tolle Baumart, diese mit den runden Stämmen. Dann ganz toll das Essen. Die Nationalküche Ruandas ist für mich das mit den Beilagen und dem Hauptgang, das kommt aus Ruanda. Finde ich Wahnsinn. Dann diese, es ist ja auch eine der einzigen Länder, wo man mit Messer und Gabel isst. Stimmt. Vor allem, ich glaube, Ruanda ist auch eines der wenigen Länder, die sowohl eine Flora als auch eine Fauna haben. Das ist ja ganz geil. Das lernt man sofort im Erdkundenunterricht. Ja. Also deswegen. Nee, hast recht. Ruanda war ein dummes Beispiel. Aber Hotels, gute Hotels natürlich auch in Ruanda. Gute Hotels, also viele Hotels auch. Also Hilton, Marriott gibt's da zuhauf. Gibt's, also du hast gerade gesagt, Ruanda assoziierst du mit Krieg. Finde ich sehr rassistisch und unpassend. Aber nee, da ist ja gerade. Ja. Aber gibt's denn ein Land, das man nicht mit Krieg assoziiert? Also gibt es wirklich ein Land, das noch nie im Krieg war? Nee, aber ich assoziiere. Ich glaube, es gibt zwei Länder, die noch nie. Island. Nee, warte mal. Island assoziiere ich mit keinem Krieg. Also Island ist für mich, die können doch einfach sagen, nö. Weil niemand greift Island an, weil niemand will Island. Island hat coole Lagunen, okay, aber das ist kein Grund dafür anzugreifen. Hallo, eine Lagune? Pain in the ass. Lagune? Lagunen. Da ist die Blue Lagoon. Ja. Hieß ja, und ich war kurz davor, meinen Urlaub in Island zu verbringen, aber ist halt ein bisschen aufwendig, wenn man da halt lange hinfliegt und nicht direkt hinfliegen kann. Glaubst du, das ist ein Unterschied für so ein Lebensgefühl? Also wir leben ja in Deutschland, zur Info, eines der wichtigsten Länder der Welt. Und ich glaube, glaubst du, das wirkt sich schon auf die Bevölkerung aus, wenn man denkt so, okay, unser Land ist nicht scheißegal. Weil wenn du so in Island wohnst, so denke, Krieg mit Island wird nicht stattfinden. Aber die Chance, Nationalheld zu werden, ist relativ groß. Aber da passiert ja nichts. Ja, aber du bist trotzdem Nationalheld. Wohingegen, wenn du in Deutschland Nationalheld wirst, ist es zwar schon per se eine coole Leistung, aber du gehörst einem so großen westlichen Komplex an, dass du weißt, es zählt nicht so viel. Nee, ich glaube, je mehr in einem Land passiert, desto mehr hast du auch überdurchschnittlich proportional die Chance, Held zu werden. Also da gibt es Fußball-EMs, wir sind sportlich sehr erfolgreich, wir haben Krieg, ja, aber wir haben gute Wissenschaftler, ja, Physiker haben wir ohne Ende, wir haben Philosophen, wir haben Dichter, wir haben Musiker ohne Ende. Du kannst dir so viele Sachen aussuchen, wo du Held werden kannst. Wohingegen Island, da gab es diesen einen coolen Politiker und that's it. Den du interviewt hast. Das ist, aber das war es halt auch einfach, mehr nicht. Und ich glaube in Deutschland, aber es ist ja wirklich so. Island aus. Der coolste Typ von denen hat sich von dir interviewen lassen. Das ist so, finde ich, das sagt viel über das Land aus. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn du deutsche Nachrichten liest, denkst du dir, okay, das ist wichtig. Serious Business, oh scheiße, wir müssen wählen, oh fuck, wir müssen jetzt wirklich gucken, dass der Typ, dass die AfD nicht zu krass wird, weil sonst, wenn die AfD halt einfach rechts ist, dann haben wir halt Dritten Weltkrieg vielleicht im schlimmsten Fall. Leute, wir müssen echt aufpassen. Aber in Island liest man doch die Nachrichten so, ja, so what? Aber auch die, aber da frage ich mich auch, lesen die primär ihre eigenen Landesnachrichten oder sagen auch die, ja, mal gucken, was so in Dänemark los ist, so die nächstgrößten. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde es nur so spannend, als sie bei der EM ja relativ gut waren, wurden die ja alle zu Nationalhelden instant, die ganzen Spieler, obwohl die nicht mal wirklich weit gekommen sind. Und dann war es ja auch so interessant, dass fast die Hälfte der ganzen Bevölkerung Islands nach Frankreich gereist sind, um da die zu sehen. Wo ich mir denke, da war dann in einem Stadionblock auch nur der Gästeblock oder so, wo halt Island dann war, die isländischen Fans, war dann halt quasi halb gefüllt mit dem ganzen Land. Ja, vor allem Island steht komplett lahm. Ich stelle mir so eine Supermarktkasse vor, wo alle so warten und so, hallo, wo ist der Kassierer? Einfach. Aber die kennen sich ja auch alle. Also du kennst ja, ich würde mal sagen, wenn du in einer Stadt lebst von so 50.000 Menschen, hast du viele schon mal gesehen im Laufe deines 20 Jahre alten Lebens. Ich glaube, wenn du in Island so durch bist, wenn du 80 Jahre alt bist, kennst du sehr viele Menschen. Das ist schon krass. Ja, das stimmt schon. Wenn man so ein ganzes Land kennt. Ich glaube, Island ist wie das Pendant zu einem Dorf. Die wollen alle raus irgendwann, die wollen halt in die größeren Städte, in die größeren Länder. Man will weg vom Dorf. Der Trend geht weg vom Dorf. Island stirbt langsam aus. Das ist meine These. Alles klar. Wir haben eine weitere Nachricht bekommen, und zwar von der Ruth, die uns schreibt, weil eine weitere Vertreterin des weiblichen Geschlechts schreibt uns. Hallo lieber Stefan und lieber Florentin, die Ruth hier, Langzeithörerin, erstmalige Fan-Mail-Verfasserin, also ever. Ihr seid also sozusagen Teil eines Experiments und wir können gemeinsam begründen, ob es sich als gelungen oder eher als meh herausstellt. Schon lustig. Ich wollte euch schon eine Weile lang schreiben und nach eurem letzten Podcast finde ich mein Timing jetzt fast etwas doof, da ihr eure weiblichen Hörer ja darum gebeten habt, doch auch mal einen Pieps von sich zu geben. Aber da ihr ebenfalls von eurer internationalen Community geredet hatte, dachte ich, es ist Zeit, doch mal Hallo zu sagen. Ich schreibe euch nämlich aus Dänemark. Canberra, Australien. What? Wo ich seit 9 Jahren lebe. Meine Was? Familie zog nach Canberra, als ich 16 war, nach 6 oder Jahren. Dresden. Oder 6 Jahren gingen meine Eltern zurück nach Berlin. Ich zog für 3 Jahre nach Schottland und bin jetzt seit 2013 wieder hier. Der Grund, warum ich euch gerne mal schreiben wollte, ist vielleicht ein wenig kitschig. Manchmal vermisse ich Deutschland schon. Kleinigkeiten wie der Geruch deutscher Bäckereien, Bahnhöfe, nicht der Geruch, oder generell der tolle Bahnverkehr, die Supermärkte, die anderen Frühstückskultur, Bacon und Eggs geht klar, aber manchmal hat man schon Lust auf... So, das ging ja noch 10 Seiten so weiter. Wir springen mal zum Ende. Also sie freut sich, dass wir aus dem deutschen Alltag erzählen. Das stimmt, das hat mich auch so, das finde ich auch, da kann sie sich immer gerne wiedererkennen. Ich würde euch gerne ein Foto von Sydney, aber bis dahin erstmal ganz viele Grüße auf dem Facebook-Weg. Macht's gut! Ciao! Mach's gut, viele Grüße an Ruth. Mach's gut. An Ruthie aus Australia. Auch ein sehr friedliebendes Volk, glaube ich. Aussies. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe auch im Zweiten Weltkrieg, haben die auch richtig Radau gemacht. Ne? Aber bin ich mir nicht sicher. Doch, die gehören zu den Alliierten. Die hatten so Hüte auf. Die Australian Devils. Ah, so rote Hüte. Ach, diese Ranger-Hüte. Ja, genau. Die sind auf Kängurus angeritten. Reihenweise erschossen. Idee, Leute. Diesen dummen Hüten einfach. Die hätten einfach, glaube ich, den Krieg beenden können, wenn die alle die ganze Tierwelt genommen hätten und einfach mit in so einem großen Sack ausgesetzt hätten in Deutschland. Wie Deutschland einfach, so die Australia-Bomben. Und jetzt lassen wir sie allein. Wir sagen ihnen nicht, wie man Kängurus zähmt. Und diese ganzen Spinnen und der ganze Scheiß, ne? Ja. Das ist gar nicht so doof eigentlich. Schon lustig. Es wird oft darüber Gags gemacht, dass Australien einen sofort killt, aber es ist immer lustig. Wenn du im Outback bist, hast du verloren. Das ist schon lustig. Outback bedeutet, Australien wird ja nur an den äußeren Rändern. Ja, richtig. Ne? Und in der Mitte ist einfach wie so ein schwarzes Loch, wo noch niemand sich mal durchgetraut hat. Nee, und in der Mitte ist irgendwie dann so ein Portal oder sowas. Genau, da ist ja dieser große Ayers Rock. Mhm. Und dann mehr ist dann nicht bekannt, glaube ich. Gab es nicht mal die Legende, dass Erdogan ein Stargate hat? Erdogan? Ja. Ich glaube, Kim Jong-un, oder? Nee, ist irgend so ein arabisches Feld. Es gibt ja auch wirklich die Theorie, eine wirkliche, also von so einem Verschwörungstheoretiker, dass die Nazis mit Nikola Tesla zum Pluto geflogen sind. Ja. Und da dann Gestein gesammelt haben und die in 5 Stunden da waren. Aha. Was ich ganz spannend finde. Das ist sehr spannend. Weil die haben das gemacht mit der Technik. Weil Nikola Tesla 14 Jahre vor der Machtergreifung gestorben ist. Aber das war jetzt weniger das Problem. Aber in 5 Stunden zum Pluto. Das ist schnell. Das ist eine ganze Menge. Das ist schnell. Und dann noch mit Sitzreservierung und WLAN. Ja. Das ist Respekt. Wahnsinn. Geil. Aber gut, die Nazis. Warum haben sie kein Foto gemacht? Das ist meine Frage an der Stelle. Warum haben sie nicht gesagt so, hey Leute. Übrigens. Woo! So ein Selfie vom Pluto. Ihr habt uns ja kaputt gebombt. Dann sind die ganzen Fotos kaputt gegangen. So, habt ihr jetzt davon. Pluto ist ja sehr klein, ne? Ich glaube, da konnte man auch gar nicht drauf stehen, weil sonst der Planet... Der ist so eine Murmel einfach. Der ist einfach nur sehr klein. Alle haben sie in so eine Hand genommen, so lustige Fotos, wie beim schiefen Turm von Pisa. Genau, aber halt echt. Und irgendwann wird das passieren. Und ich habe mich gefragt, wer ist der Planet erste, gefunden wird, der ganz so kurz, klein ist? Was ist die erste... Was ist? Nein, das sind dann keine Planeten mehr. Aber was ist der? Wer war der Erste, der dieses Foto gemacht hat vom schiefen Turm von Pisa? Dieses, oh, ich halte ihn auf, sonst kippt er um ohne mich. Wer hat dieses Foto gemacht? Ich wäre gerne der Erste, der Ach, irgendwie... das bedeutet das? Ich dachte, man schiebt ihn um. Man ist von der anderen Seite und drückt ihn um. Nee. Du bist zerstörerisch am Start. Leute wollen das aufhalten. Die halten den fest so. Von der anderen Seite. Ich habe das, das ist jetzt auch der Mandela-Effekt. Ich habe mein ganzes Leben Mandela-Effekt, gedacht, Leute, ich sag's so euch. Drückt. Ach, jetzt raff ich's erst. Die wollen den nicht zerstören, die wollen den heilen. Du bist das Gegenteil von einem guten Menschen. Aber ich würde gerne der Erste sein, der so Space-Tourismus betreibt, zum Pluto reist und dann den so zwischen seine Finger nimmt und so tut, als wäre er wahnsinnig klein, der Planet. Hat das eigentlich jemals ein Astronaut gemacht? Wenn du auf dem Mond stehst, kannst du bestimmt auch die Erde so in den Fingerkneifzange nehmen, oder? Es wäre so ein Spruch von einem, der zum ersten Mal zum Mond gereist ist, ins Weltall, irgendwie so ein Apollo-Astronaut. Der hat seinen Daumen vor die Erde gehalten, hat dann gesagt, Wahnsinn, alles, was ich weiß und jemals wusste und jemals wissen werde, passiert auf diesem Planeten, der gerade kleiner ist als mein Daumenfinger. Nagel. Und das ist ein cooler Gedanke. Und damit zur nächsten Nachricht. Ob er das wirklich gesagt hat oder? Ich weiß es nicht. Ich traue dem. Ich traue Astronauten. Ich traue es mir nicht. Ich glaube, Astronauten sind die größten Lügner der Welt, weil kann ja niemand nachweisen. Du kannst sagen, ja, auf dem Mond haben wir das und das gemacht und da habe ich das und das gesagt und da hatten wir den tollen Gedanken. Warum hat er denn nicht auf den Mond gepinkelt? Ach, ich glaube, das zerreißt sich innerlich komplett, oder? Da ist ja Vakuum da oben. Oder? Nee. Aber das denke ich mal. Ist ja, nee, sorry, aber nur weil kein auf. Sauerstoff ist, ist nicht automatisch ein Vakuum. Wir sind ja keine die Physiker. Fuck you, Alter. Stopp, stopp. Aber wir sind ja keine Freunde von Pipi Kaka Humor. Ne? Wir sind ja Erwachsener. Mhm. Aber ganz kurz mal eben wirklich eine Frage, die mich wirklich beschäftigt. Wenn man O-Saft auskippt, geht das ja manchmal nicht ganz flüssig, weil da ja auch Luft nachkommen muss. Also du kannst es ja nur, du würdest einen Unterdruck erzeugen in der Flasche, wenn da halt nur O-Saft rauskommt. Da muss ja immer ein bisschen Luft nachkommen, deswegen schwappt das ja so. Ja. Das heißt, du kannst ja auch, ja gut, wenn du jetzt eine Flasche umkippst, kommt da halt nicht sofort Wasser raus, weil das ja erstmal muss auch Luft jetzt nachfließen. Gluckert dann so, ja. Richtig. Aber wenn man uriniert, kommt ja auch Wasser raus, die ganze Zeit. Ja. Und es kommt keine Luft nach in die Blase. Wo ich mir denke, du müsstest jetzt ein Unterdruck in der Blase entstehen. Ja, das ist ja dehnbar. Ja, ja, klar. Ist ja wie ein Luftballon. Flaschen sind ja auch dehnbar. Nee, das ist ja wie ein Luftballon. Wenn du einen Luftballon dann ein Loch reinmachst, dann kommt ja auch Wasser raus, ohne dass Luft nachkommen muss, weil das Fassungsvermögen des Luftballons kleiner wird, weil der sich nachgibt. Also du meinst, dass die Blase wird langsam kleiner? Ja, würde ich schon sagen. Aber dann ist sie ja irgendwann nicht mehr existent, weil irgendwann ist sie ja komplett leer. Na gut. Ja, irgendwann ist sie leer, aber nicht. Ich glaube sogar, dass sie nie ganz leer ist. Ich glaube, da bleibt immer was zurück. Ich denke, ich muss mir mal einatmen ganz doll, wenn ich uriniere, damit dann die Luft nachkommt in die Blase. Was ich mir immer denke, weil das mit der Luft ist nämlich kein dummer Gedanke. Was ich mir immer wie du das sagst, so als, ja, als ob ich nur dumme Sachen sage. Das war nämlich jetzt kein dummer, aber auch so beleidigend. So. Ich denke mir nämlich immer bei Operationen, wenn die so deine Bauchdecke aufmachen und dann da irgendwie so einmal schön durchrühren, um wieder zuzumachen und dann bist du geheilt. Wenn die dann das wieder zunähen, dann müssen die ja wahrscheinlich schon aufpassen, dass da keine Luftpolster entstehen. Wenn du es einfach wie so ein Reisekoffer so zuziehst und dann so ein Luftkissen unter der Haut ist, das geht ja nicht mehr raus. Weil die Haut ist ja schon luftdicht, oder? Nee, das glaube ich nicht. Nee. Nee? Nee, wir atmen ja auch ein bisschen durch die Haut. So einen ganz kleinen Prozentteil. Aber ja, das aber das geht ja nur in One Way. Das geht, ist ja Einbahnstraße. Du kannst ja nicht Luft. Wo soll das denn hingehen? Ich glaube, wenn du Luft in den Adern, im Blut hast, hast du einfach verloren. Ja, in den Adern hast du sofort verloren. Aber du bist einfach tot. Deswegen machst du ja immer diese Schnipsgeste, wenn du Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wenn so eine Ärztin oder so eine Krankenschwester, dass du dann, wenn die dir nur so ein kleines Luftpolster in Blut ballert, dann bist du tot, oder was? Blut, dann hast du es ja irgendwann im Herzen. Und da darf es Blut nicht sein, weil da musst du einen kontinuierlichen Druck haben. Und das Herz rastet halt komplett aus. Oh, Alter, das ist so unangenehm. Aber ich denke mir immer, so was passiert, wenn du. Weil ist denn zwischen den Organen, also zwischen Leber und Lunge, was als nächstes ist, auch diese, ist da Luft? Ich verstehe, da ist doch keine ich verstehe Luft, die Frage, oder? Ich verstehe auch, wo diese Unwissenheit herkommt. Ich habe das nämlich mit Wasser. Diese Prozentzahl, dass wir zu 80% aus Wasser bestehen, die akzeptiere ich auch nicht als die Wahrheit. Ja, das ist ja die Frage, was ist dann Wasser? Ja, also was ist ich Wasser? Glaube, die meinen, damit ist halt Wassermoleküle gemeint. Also jetzt nicht Wasser, dass du dich wie so ein Schwamm ausdrückst und dann kommt da echtes Wasser raus, sondern eine Gurke besteht ja auch zu größten Teil aus Wasser, aber die ist ja auch fest und die kannst du jetzt auch nicht auswringen wie so ein Schwamm. Eine oder Qualle so. Kannst du auch quasi auswringen. Nee, eine Qualle besteht zu 80% aus Plastiktüte und zu 20% aus Wasser. Dankeschön. Und damit zum nächsten. Wir warten auf den ersten guten One-Liner und dann geht's los mit dem der nächsten Nachricht. Wer hat noch geschrieben? Mir hat auch jemand geschrieben, aber auf Snapchat. Also mir hat eine Frau geschrieben, ein junges Mädchen, die wollte wohl ihren Freund anschreiben bei Snapchat und hat dann so eine Nachricht geschrieben und hat dann wohl mir geschrieben, aus Versehen, und hat dann gesagt, ja gut, das war jetzt nicht für dich, aber ihr habt ja eh ausgeschrieben, dass wenn Frauen was euch schreiben, dann lese ich das vor. Und dann hat sie halt irgendwas geschrieben. Das weiß ich halt nicht mehr, weil es auf Snapchat immer relativ schnell verschwindet. Deswegen kann ich es nicht mehr wiedergeben, leider. Sorry! Hast du diese Nachricht gelesen mit dem Typen und seiner Freundin? Und uns? Ja, habe ich gelesen. Aber wollen wir da drauf eingehen? Ja. Schon, ne? Okay, ja. Ich schau mal, ob ich sie finde. Ja. Weil das hat mich so fertig gemacht, ey. Das hat mich richtig fertig gemacht für einen Moment. Also, wir haben eine Nachricht gelesen. Holy moly. Ich kann ja mal Teile daraus vorlesen. Ja. Hoffentlich ist es okay, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, wir werden den Namen nicht voll vorlesen. Und ansonsten, ja, ich habe leider hier gerade ein schlechtes Internet. Schlechtes Internet ist immer die Geißel der Unterhaltung. So müssen sich Römer gefühlt haben. Die haben bestimmt jahrelang auf so eine einzelne E-Mail gewartet. Ja, aber dann haben sie so tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel... Gerade Straßen, ja. Städte verbrannt, wollte ich jetzt sagen. Ich würde einen Gag machen, okay. Ja, ist ja potenziell erlaubt erstmal. Ich glaube, Nero ist ein Produkt keines Internets. Was, aber angenommen, du würdest in die Vergangenheit reisen, würdest du, was ist das Erste, was du versuchen würdest, auch wenn du es nicht schaffen würdest, nachzubauen? Also so Internet würdest du ja nicht vermissen. Erstens könntest du es nicht nachbauen und zweitens interessiert dich auch nicht, was weiß ich nicht. Ich würde erstmal versuchen, irgendwas nachzubauen, was mich in die Position bringt, dass mich alle als Genie akzeptieren. Gut, da würde ja per se schon eine Taschenlampe reichen. Ja, aber das ist nicht so leicht. Fluggerät. Ich glaube, ich würde sterben bei dem Versuch, ein Fluggerät ja, zu bauen, Fluggerät ist von halt dem schon ich sehr weiß, schwierig. Dass es nicht funktioniert. Ja. Also von dem ich irgendwo gelesen habe, dass es jemand gebaut hat und nicht funktioniert. Ich glaube, das Einfachste ist, irgendwas zu berechnen. Da musst du halt erstmal zu einem Mönch oder zu einem Gelehrten hingehen, der halt grob Mathe checkt. Aber du verstehst ja auch dessen Zahlen. Du könntest dir nicht mal Pi erklären. Du könntest Pi entdecken. Doch, du könntest erklären, hier, Kreiszahl, wie das funktioniert. Ja, und leg los. Fläche. So, Herr... Wie war dein Name? Hä? Will. Florentinus. Gefreiter Will. Ach, nein. Ich bin komplett raus. Schon, ey, mit diesen scheiß Begriffen. Nee, pass mal auf hier. Fläche von einem Kreis. Ne? Schwer, ja. Schwer auszurechnen. Ja, wie machen Sie wir das einfach. Ist Pi mal Radius Quadrat. Bitte? Pi mal Radius Quadrat. Bitte? Quadrat verstehe ich ja noch. Ja, nee, tust du nicht, weil Kalkulus ja später erfunden wurde. Aber ich erkläre es dir. Es ist ganz einfach. Pi mal Radius. Easy. Sie sind ein Genie. Guck mal, hier, ich lege da viele Reiskörner rein, dann können Sie sehen, dass es stimmt. So, und dann hast du schon mal gewonnen. Und dann sagst du, oh, was weißt du denn noch? Dann haust du mal die Mitternachtsformel raus. Du würdest nicht mal eine Audienz bei so einem Typen bekommen. Du würdest nicht mal zu dem hinkommen und dem das erklären können, weil du an Leuten vorbei musst, aber die dumm sind. Aber zum Kloster kann man doch gehen, oder? Was willst du im Kloster? Ja, da sind ja Gelehrte, die können zumindest mal lesen oder die Mönche halt. Scheiß Mönche, ey, Mann. Du wärst ein Kloster, also dass ich dich nicht auf den Königshof gelassen werde, ist klar, aber zu einem Kloster. Ich meine, du musst erstmal überleben, bis du da hinkommst, wahrscheinlich schon schwer genug und nicht irgendwie die schwarze Seuche, die da einfangen, die da irgendwie durch die Länder zieht und jeden mitnimmt. Du meinst schwarze Menschen. Ja, aber die hat man damals noch nicht so genannt. Also die schwarze Seuche hast du, ja. Möchtest du die nächste Nachricht vorlesen? Ich ist mir komplett egal jetzt mittlerweile. Eine weitere Nachricht, die wir bekommen haben, von Caro Dissel. Caro schreibt, hallo ihr zwei. Auf euren Wunsch hin melde ich mich als weibliche Zuhörerin, die dann auch noch Ausländerin ist. Ich bin Luxemburgerin und höre den Podcast seit einigen Monaten immer im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Durch euren Aufruf in Folge 75 habe ich endlich meinen Mut zusammengefasst, euch zu schreiben. Warum braucht ihr Mut? Schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jede Nachricht. Nein. Was ich euch nämlich schon länger erklären wollte, ist die Bedeutung des Sprichworts, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und dann erklärt sie, dass es an den Zähnen liegt, die oft das Alter verraten haben. Vielleicht hätten Jeffs Zähne etwas über sein Alter verraten können. Oder ist es noch zu früh für solche Kommentare? Ja. Hey. Auf jeden Fall weiter so und keep it. Komm mal her. Ist okay. Dankeschön. Auf jeden Fall weiter so und keep it das Podcast. Du darfst auch weinen. Du, ich trauere für mich, okay? Kann ich selber entscheiden, wie ich trauern will? Nee, ist okay. Nimm dir, was du brauchst. Okay. Kann ich deinen Laptop haben? Nee, ja, der hilft gerade eh nicht. Ich habe leider kein Internet. Aber das war Caro. Vielen Dank, Caro. Luxemburgerin. Und das auch seltsam, weil das stand gar nicht in unseren Statistiken. Ganz seltsam. Wir kriegen ja oft Nachrichten von euch. Und wir lesen alle tatsächlich, auch wenn wir nicht immer antworten können. Aber manchmal kriegen wir echt Nachrichten, wo man auch wirklich merkt, okay, das ist ja nicht nur alberner Scheiß, sondern... manchmal wird es halt auch ernst. So, und wir haben eine Nachricht bekommen Kevin. Manchmal bekommt man auch Nachrichten, oft kriegen wir Nachrichten, dass Leute an Depressionen leiden. Ja, also wir haben schon bekommen, also jetzt mal ganz im Ernst, dass Leute an Depressionen leiden und irgendwie durch uns sich ein bisschen aufmuntern lassen und so, was immer mega geil ist, zu hören. Da sind wir wahrscheinlich jetzt auch nicht die beste Hilfe dafür, sondern besorgt euch professionelle Hilfe. Ich finde das Tolle daran, aber dass man macht Unterhaltung ja auch immer ein bisschen für sich. Aber das sowas zu hören, dann ist das auch schon schön. So. Aber manchmal passieren halt auch leider Dinge. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich echt fertig. Also hat mich richtig erwischt. Das ist vielleicht irgendwie auch ein Thema, je nachdem, für jeden persönlich unterschiedlich, unterschiedlich hart. Aber ey, meine fucking Herren, da merkt man echt, man will ja nur helfen und Leute glücklich machen. Aber manchmal, also Kevin schreibt... begrüßt uns und dann schreibt er, in der Folge 39 Hotel Monopol Hamburg, Minute 11.55, redet über Partys und eine hypothetische coole Hanna. Und Florentin beleidigt sie im Endeffekt. Nun, da meine Freundin zufälligerweise Hanna heißt, fand ich den Ausschnitt sehr amüsant und habe das Ende davon an sie geteilt. Am nächsten Tag habe ich erfahren, dass sie überall auf sämtlichen Social-Media-Seiten mich entfreundet und gelöscht hat, sogar jeden meiner Kommentare. Jedes Zeichen unserer Beziehung wurde ausradiert. Sie hat mich auf meine schriftliche Nachfrage hin verlassen, weil ich sie öffentlich beleidigt hatte, etwas, was mir nicht ferner liegen würde. Ich dachte wirklich, sie würde es witzig finden, ihren Namen in einem Podcast-Rant zu hören. Humor und Ironie war immer ein Teil unserer Beziehung und dass sie wegen eines Ausschnitts des Podcast-UFOs so heftig reagierte und mich nun hasst, überrascht mich doch sehr. Wie lange waren sie zusammen? Steht hier nicht. Ihr seid Gag-Autoren und Humor ist euer Beruf. Ich habe nur erlebt, dass man durch Humor und eine witzig gemeinte Post die Liebe seines Lebens verlieren kann. Oh Gott. Momentan versuche ich meine Depression zu überwinden und höre seit Tagen dennoch weiter das Podcast-UFO in der Hoffnung auf Besserung. Alter, Kevin. Oh, fuck, Mann. Ey. Können wir sie wieder zusammenbringen, indem wir jetzt Hanna loben oder so? Das Problem ist leider, dass wir nicht genug wissen darüber, dass es wirklich einschätzen zu können. Ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich einfach, hat sie gedacht, dass du im Podcast sprichst? Oder hat sie dass sie dachte, dass er sie öffentlich beleidigt hätte. Weil er hat es auch auf eine semi-öffentliche Art gepostet. Er hat es auf Snapchat gepostet, auf der ihr aber nur sie folgt. Das heißt, er hat es an sie geschickt, ist aber potenziell öffentlich. Aber natürlich, wenn es ein Privattyp ist, wird ihm nicht einfach so Leute folgen. Ich weiß nicht, ob sie es falsch verstanden hat und dachte, er würde es jetzt mit allen seinen Freunden teilen. Oder sie dachte sogar, dass wir quasi wirklich über sie als Hanna sprechen und er das quasi in einem Podcast, den er hört, eingereicht hat oder so, als Idee oder sowas. So ein Scherz, den sie zu weit fand oder so. Also das sind zu viele Fragen, also es ist schon heftig. Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, sie haben ja da so kurz drüber geredet. Also ja klar, sorry, aber gut, ist natürlich nicht unsere Schuld. Aber sowas könnte mir ohne weiteres auch sofort passieren. Sowas ja, habe ich fast geschafft. Ich mit meinen Scherzen. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber das ist schon echt hart. Und es tut mir auch wirklich mega leid. Und wenn du schreibst, Liebe deines Lebens, wegen so einem Scheiß, klar, man kann jetzt natürlich auch sagen, wenn es an sowas dann am Ende scheitert, irgendwie dann... Ist es dann die Liebe des vielleicht Lebens? Nicht, ja gut, von ist seiner jemand, Seite vielleicht, weiß nee, ich nicht. Ist jemand, der jemanden wegen des Podcast-Uwes verlässt, nicht einfach ein furchtbarer Mensch? Ich weiß nicht, wie sie halt diese Geste aufgefasst hat, dass wenn sie dachte, er macht sich jetzt wirklich öffentlich über sie lustig und so, klar, auch da kann man jemandem verzeihen, aber wenn das wirklich für sie ein Vertrauensbruch war, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht, aber da ist man natürlich humoristisch auch irgendwo, hat man da andere Erwartungen irgendwie, aber ey, alter Kevin, ey, es tut mir echt leid. Ey, das ist echt fucking hart. Ich weiß nicht, können wir Hanna eine neue Botschaft schreiben? Können wir irgendwie helfen? Kevin, wenn wir dummes, irgendwas für dummes dich helfen Stück Scheiße. Du dumme geh mit ihm Fotze, wieder zusammen. Was fällt dir eigentlich ein, geh Kevin mit ihm wieder so zusammen, fertig zu machen? So was Bescheuertes, wegen dem Podcast jemanden zu verlassen, auch wenn es öffentlich wäre. Hey, mein Gott, lach jetzt mal weg, du dumme Kackpratze. Und jede zweite heißt Hanna, so. Also das ist jetzt auch nicht so, aber... Nee, Das ist ein furchtbarer Name überhaupt. Aber es ist wirklich, also wirklich hart. So, weil man, keine Ahnung, wenn man dann wirklich so aus dem Nichts heraus dann wegen so einem Scheiß verlassen wird, das ist schon hart. Wenn man sich eigentlich mit auf guter Seite, Intention, man wollte mehr was dahinter? Gutes tun, man wollte den Gag machen und dann plötzlich, zack, du bist verlassen. Du, aber ich kenne das. Alter. Man braucht ja gute Gründe, mit jemandem Schluss zu machen. Aber oft hast du einfach das Gefühl, es geht nicht mehr so richtig. Und dann wartest du auf was. Also tu dir vielleicht den Gefallen und sag, es lag nicht nur daran, sondern es hat auch länger nicht schon mal funktioniert oder wegen was anderem. Wie gesagt, keine gut funktionierende Beziehung. Ich kann nur die Geschichte aus meinem Leben erzählen. Eine sehr private Geschichte. Bei der ich unbedingt Schluss machen wollte damals. Aber mir keine richtigen Gründe eingefallen sind. Ich wollte einfach nicht mehr. Und dann habe ich das Mädchen eingeladen zum Eis und gesagt, es geht nicht mehr. Dann habe ich mir halt eine Liste geschrieben mit Gründen, weil ich genau weiß, ich bin so begeisterungsfähig. Wenn ich was sehe, will ich es kaufen. Wenn ich sehe, wie jemand anders mit einer Schaufel spielt, will ich die Schaufel haben. Ja. Also wenn sie mir gleich sagt, ja, aber eigentlich läuft es ja noch, sage ich, ja, okay, dann sind wir wieder zusammen. Genauso bin ich nämlich, weil ja. Ich lasse mich belabern, aber ich weiß, dass ich dann nicht glücklich werde dadurch. Also habe ich mir so einen Reminder gemacht. Stefan, du wirst nicht mehr glücklich mit ihr. Schreib aus folgenden Gründen, helfen dir jetzt mit ihr Schluss zu machen. Da habe ich mir halt wirklich eine Liste gemacht, und um den Faden nicht zu verlieren. Aber die Liste, ich habe gemerkt, wie einfach Dinge nicht gut genug waren. Und sie irgendwann meinte, ja, das können wir ändern. Ja gut, wenn wir zusammen oder was? Es war auch echt eine seltsame Situation. Ja. Und dann habe ich mir einfach irgendwann Gründe ausgedacht, um zu sagen, jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, ich hätte auch Hannah sein können. Weil irgendwann sucht man halt nach Gründen dafür. Und das war auch damals eigentlich schon ganz lustig. Zurückblickend war es wirklich lustig, ja, sich eine Liste zu machen und irgendwann Dinge anzufangen. Weil was ist sie auch für eine, Gründe nicht zu akzeptieren? Ich meine, du kannst ja... Deine Ex-Freundin jetzt. Genau, du kannst ja nicht sagen, du Arschloch. Und dann kann der beleidigt wohl ja nicht sagen, nee, ich bin kein Arschloch. Ja, okay, dann lassen wir es halt. Ja, die das geht halt nicht. Zurück, wenn ich sage, ich mache aus dem Grund mit dem Schluss, kann sie nicht sagen, ja, das können wir ja ändern. Ja, ja. Und? Wie alt warst du da? Weiß ich nicht, 18, 17, 18? Okay. Ja, krass. Aber tatsächlich habe ich sowas Ähnliches auch schon mal gemacht, dass wenn man in manchen Situationen merkt, also manchmal ist ja so Bewusstsein ein seltsames Ding, weil manchmal in manchen Situationen bist du dir in der Sache 1000%ig bewusst. Und in einem anderen Moment gar nicht mehr. So, das ist ja wirklich, das ist ja nichts Konstantes. Und das ist merkwürdig, weil du denkst dir, ich kann mich schon noch daran erinnern, dass ich damals so dachte, aber ich krieg's nicht mehr, ich komme nicht mehr in diesen Zustand. Das beste Beispiel für die Manipulation von Emotionen ist folgendes. Wenn du mit jemandem hin und her schreibst und man sich so langsam kennenlernt und so, und dann schreibst du ihr vielleicht, ja, hör mal, was machst du eigentlich heute Abend? Oder wie geht's dir gerade, was machst du gerade? Und es kommt keine Antwort. Mhm. Und es kommt keine Antwort. Und es kommt keine Antwort. Und du wartest und du wartest. Mhm. Und du fängst an, fuck, was habe ich geschrieben? Und du willst die Nachricht löschen. Du willst sie zurückholen. Du willst das Coolere schreiben, was Lustiges schreiben. Und es kommt nichts. Und es kommt nichts. Und dann irgendwann schreibt sie, oh, sorry, war gerade duschen. Alles, mir geht's super, kein Problem. Und es verfliegt. Diese Wut, die sich eben in dir angestaut hat, die ist einfach weg. Von jetzt auf gleich ist sie weg. Und das ist doch krass. Du warst dir so bewusst, dass sie dich hasst. Dass die Person, du hast das Falsche geschrieben. Du hast es für immer beendet, die Beziehung. Und dann sagt sie, sie war duschen und alles ist egal. Ja. Also das Bewusstsein ist krass. Ja, in deinem Kopf ist sie schon fremdgegangen und hat dir auch schon gesagt, dass sie fremdgegangen ist und alles ist schon beendet und du denkst dir, mein Gott, eigentlich war es. Wäre okay. Sie fremdgegangen, hättest du die gleichen Gedanken gehabt. Ja, also ja. Es ist nicht so, dass in deinem Kopf ist genau das Schlimme passiert, was im echten Leben dramatischerweise hätte passieren können, aber was nicht passiert ist. Man bereitet sich manchmal auch so präventiv schon darauf vor, so ich bereite mich jetzt auf die Nachricht vor, dass sie jeden Moment schreibt, ich mach Schluss, und du bist dann gedanklich schon so weit, dass du schon weiterziehst und denkst dir, ach, jetzt kann ich mehr WoW zocken oder so. Ja. In der Richtung. Aber das ist tatsächlich, krass, und sowas Ähnliches habe ich auch gemacht, dass ich auch mal in so einer halben Beziehung war und dann auch eine Situation gab, wo ich dann wirklich in mein iPhone geschrieben habe, das wird nichts mehr. Also merk dir bitte diesen Gedanken. Ich weiß, jetzt bin ich im Moment, wo ich jetzt technisch nicht Schluss machen kann. Ich sehe es gerade klar. Aber ich bin jetzt halt im Moment der Klarheit und ich schreibe mir es auf und bitte, und ich habe wirklich geschrieben so, Florentin, bitte vertrau mir, egal wie du dich fühlst, wenn du diese Nachricht liest, bitte, es wird nichts mehr. Glaub mir. Es hilft so sehr. Aber dann liest du die Nachricht eine Woche später und denkst dir, nee, Alter, du hast geblendet. Man hat ja Ups und Downs im Leben. Ja. Und es hilft manchmal, wenn du so einen Moment der Klarheit hast, wo du genau weißt, warum es dir manchmal in manchen Momenten schlecht geht und so. Solche Momente hast du manchmal. Das hilft wirklich, es aufzuschreiben. Deswegen Tagebuch halte ich nicht durch. Ist nicht doof, aber man hält es nicht durch so richtig. Also ich zumindest, bin kein Mensch dafür. Aber mir hilft es manchmal, Dinge niederzuschreiben. Einfach, wenn man merkt, okay, du hast gerade einen Moment, wo du klar denkst. Ja, absolut. Das ist nicht doof, aber es ist auch im Gegenteil, auch wenn es dir gut geht oder wenn du irgendwie glücklich in der Situation bist, kannst du das auch irgendwie festhalten, um zu wissen, auch wenn es immer nicht so gut ist, kannst du dich daran erinnern und hast einfach faktisch Beweise, dass dein Leben schon mal besser war. Ja. Und dass du in dem gleichen Kontext, in der gleichen Situation schon mal sehr glücklich warst. Ist dann uncool, wenn du merkst, dass es drastisch bergab geht jeden Monat und es mal ganz geil war und noch schon mal wesentlich cooler und noch cooler als das. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Übrigens jetzt auf der Pufopedia eine Liste geschrieben von allen Frauen, die wir schon beleidigt haben im Podcast. Das heißt, ihr könnt euch da... Ihr könnt präventiv euch vorbereiten. Wenn ihr den Namen eurer Freundin findet, könntet ihr hier schon mal die Nachricht absenden. Aber auch positive Sachen, die wir über Frauen gesagt haben mit Namen, könnt ihr euch da runterladen. Auf der Pufopedia-Seite Mädchen und Frauen könnt ihr dort alles anschauen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, unser neu eingestellter Programmierer hört das jetzt mit. Haben wir wirklich? Wir haben echt Programmierer eingestellt. Wir haben tatsächlich, Pufopedia ist auf dem Weg der Besserung. Kriegt der Geld dafür? Ja. Ach so. Also halt ein T-Shirt. Zwölf. Kauft übrigens mal mehr T-Shirts, Leute. Ey, was ist denn da los? Die Leute kaufen auch keine T-Shirts. Aber die sind scheiße. Mehr. Uns haben schon mal Leute geschrieben, dass sie gerne was kaufen würden, aber die sind hässlich. Vielleicht gibt es da ja bald ein neues. Wie schön wäre das denn? Aber wie gesagt, wenn euch die T-Shirts nicht gefallen, dann kauft einfach mehr davon. Und habt einfach mal, wenn die schnell kaputt gehen, kauft gleich ein neues. Nee, kauft sie auf. Kauft sie auf, dass wir gezwungen sind, neue zu schreiben, neue zu machen, neue zu gestalten. Das ist keine schlechte Idee. Ja, ja, ja. Ja, ansonsten, wir haben noch ganz viele Messages bekommen. Ich kann sie leider nicht drauf zugreifen, weil mein Internet leider gerade sehr, sehr schwach ist. Aber wie gesagt, wirklich, Kevin, schreib mal, wie es gerade momentan läuft. Und holy shit. Haben wir noch Zeit? Wir zahlen die Reisekosten, du kommst hierher und wir bereden den Fall und wir kriegen Hannah zurück. Make Hannah great again, 2016. Wir kriegen das hin. Hallo Florentin und Stefan, ich bin einer der weiblichen aus Italien kommenden Zuhörer. Noch eine, ich bin erst durch das... Ja, hast du eben vorgelesen. Sehr gut. Wie viele Punkte hattest du nochmal in Co-Moderation bei deiner Moderationsklausur? Das ist eine Moderation. Das, ist, das ist was ganz Neues für mich gerade, Co-Moderation. Ja, stimmt. Ist natürlich schwer reinzukommen. Emilia schreibt noch. Oh ja, Emilia hat uns einen tollen Ausschnitt geschickt. Ich weiß nicht genau, worauf das hinausläuft, aber wir gehen einfach mal drauf ein. Emilia schreibt, liebes Podcast-UFO, ich höre leidenschaftlich euren Podcast, bin aber erst bei Folge 27, also nicht auf dem neuesten Stand. Trotzdem will ich euch du bist noch durch viele gute und viele schlechte Folgen. Ja, ja. Dieser Artikel aus dem Tagesspiegel hängt schon mindestens seit einem Jahr bei mir an der Wand und ich finde ihn einfach toll. Falls ihr euch beruflich einmal neu orientieren wollt, könnt ihr euch ja inspirieren lassen. Und sie hat das Bild eines Artikels angehängt. Wir können mal reinschauen. Wollen wir in verteilten Rollen lesen? Ist, glaube ich, ein Interview, oder? Ist ein Interview, ja. Okay. Also, wir lesen hier das Interview aus dem Tagesspiegel mit der Überschrift Niemand darf weinen. Und es heißt hier in der zweiten Überschrift, der Leiter des Gruselkabinetts über die Kunst des Erschreckens und sein Casting. Herr Lenz, Sie suchen einen Erschrecker fürs Gruselkabinett. Was müssen die Kandidaten im Casting alles machen? Naja, sie müssen zeigen, dass sie ordentlich schreien können. Außerdem gucken wir, wer am schönsten stirbt. Die Kandidaten müssen im Casting mit Geistern und Dämonen kommunizieren und 10 Liegestütze machen. Wieso Liegestütze? Ein Erschrecker braucht eine Top-Kondition. In dem Beruf rennt man wahnsinnig viel und dabei muss man ruhig bleiben können. Ein Erschrecker muss sich schnell anschleichen, ohne aufzufallen. Dann steckt er zu mit Röcheln, mit Grunzen, Schreien, aber kein Buhu wie in der Kindergeisterbahn. Das muss bis aufs Mark erschrecken. Danach gilt es wieder unauffällig in eine Ecke zu verschwinden. Wir suchen Leute, die zwischen den zwei Extremen Ruhe und Action hin und her wechseln können. Wie weit darf der Erschrecker denn gehen? Der Erschrecker muss böse und grimmig sein, aber grundsätzlich suchen wir einen lieben Charakter. Die Erschrecker dürfen auch nicht zu weit gehen. Wenn Kinder anfangen zu weinen, ist das nicht in Ordnung. Bei Erwachsenen kann das okay sein. Die kommen ja her, um sich zu gruseln und wollen Entertainment. Trotzdem dürfen die Erschrecker nicht so weit gehen, dass die Besucher am Abend nicht mehr einschlafen können. Und was bitte soll Kommunikation mit Geistern und Dämonen sein? Also dieser leicht aggressive Ton. Und was zur Hölle soll Kommunikation bedeuten? Und Geistern sein? Wir suchen jemanden, der im Erschreckerteam kommunizieren kann. Paul, die Blonde da drüben, schreit gut, erschreckt die mal. Das geht natürlich nicht. Im Team kann man zum Beispiel Grunzen oder Affengeräusche machen, um sich zu verständigen. Da sollen die Bewerber einige gute Ideen liefern. Wir gucken dann, ob die Leute im richtigen Format denken. Wer wird beim Casting erschreckt? Das ist ein tolles Interview. Unser dienstältester Erschrecker sitzt in der Jury. Er arbeitet seit 8 Jahren hier. Außerdem Horror-Expertin Jay, die ist für die Deko zuständig. Und ich. Wenn wir uns erschrecken, ist es natürlich exzellent. Sonst erschrecken die Bewerber einfach vor sich hin. Oder wir testen Besucher. Wie gut ist das denn? Das ist der perfekte Sketch ohne Scheiß. Alter, erschrecken Sie einfach mal vor sich hin. Suchen Sie denn einen bestimmten Erschreckertypen? Die Bewerber sollen ihre eigenen Rollen verkörpern. Jeder hat seinen eigenen Stil, sag ich mal. Wir haben hier einen Clown, einen Sensenmann, einen Gorilla, jemanden aus der Zombie-Apokalypse. Wir nehmen jemanden aus der Zombie. aber kein Zombie, sondern irgendeinen random Typen. Genau, jemanden. Ja. Wir nehmen Horrorkellner oder Warzenschweine, ganz egal. Hauptsache, die Bewerber bringen rüber, dass sie gruselig sind. Sie müssen ihr eigenes Kostüm mitbringen. Wie viel verdient man als Erschrecker? Bei uns arbeitet man ausschließlich nicht ausschließlich alter Schrecker. Das wäre viel zu anstrengend. Wir haben hier auch noch den Souvenirladen. Ich bin Erschrecker und Souvenirladen. Man kann von dem Verdienst normal leben in Berlin, ähnlich wie im Einzelhandel. Das ist kein Studentenjob, sondern ein richtiger Beruf. Wow. Ja, man arbeitet bei uns als Erschrecker und Glasbläser. Das ist sehr interessant. Fragen gestellt an Enno Lenze, ist Geschäftsführer des Berlin Story Verlags und betreibt das Gruselkabinett am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg. Dafür sucht er gerade neue Erschrecker. Ey, aber was für ein patziges, schreckliches Interview. Ja. Wie gut ist das? Das ist sehr lustig. Wow, aber als Erschrecker, ich habe mir das echt... Aber ich finde diese Casting-Szene finde ich so sketchworthy. Das ist echt nicht schlecht, ja. Vor allem, du hast Leute da, die stellen jemanden ein, der erschreckt, aber die wollen auch, dass man erschreckt. Wie willst du jemanden erschrecken, wenn alle in dem Raum davon damit ausgehen, rechnen, dass erschreckt du sie jetzt zu erschreckst, werden? Ja. Und dann schleichst du dich so in so einem ganz hellen Casting-Raum, schleichst du dich so hinter die Jury. Und dann so, ich glaube, das Glücklichste wäre, wenn du einfach aussiehst wie die Tapete in einem Raum, ja, und dann einfach plötzlich anfängst. Oder so, und der Nächste bitte, und du fällst so von der Decke runter auf sie drauf, irgendwie so ein mega Streber. Wie ein Kieselstein verkleidet. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, weil falls ihr solche tollen Sketch-Ideen von unseren Hörern geklaut sehen wollt, könnt ihr nächstes Mal bei Gute Arbeit Originals vorbeischauen. Übrigens, wir können es ja auflösen. Wir machen eine lustige Comedy. Wir machen jede Woche Sketche. Sketche. Funny, funny stuff mit auf Gute Arbeit auf Originals. YouTube und Gute Arbeit Originals und auf Facebook habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, bla bla. So, aber da könnt ihr uns weiter. Und auch Stefan Tingo ist dort angekommen als Autor. Das heißt, wir sind jetzt auch offiziell, können wir auflösen, aus dem Neo-Magazin raus. Ja, erstmal. Stefan Titze auch. Pause. Wir legen ein kleines Neo-Magazin-Sabbatjahr ein, um jetzt ein bisschen... Gute Arbeit da vorne zu pushen mit Funny Gags. Auf jeden Fall. Viel Spaß, ihr könnt schon mal direkt abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Woche. Viel ich Spaß auch. Und Freude. Du, ich wünsche auch dir eine fantastische Woche. Wir schauen mal, vielleicht haben wir nächste Woche wieder einen fantastischen Gast. Oder einen, mal sehen. Oder einfach nur einen Gast. Ansonsten immer natürlich gerne Post von euch und ansonsten Kommentare, wie ihr nennt. Vielen Dank, Stefan Titze. Was? Für diese fantastische, ich muss los. Vielen Dank, also, für diese Folge. Hau rein, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Leute. Wir heben ab. Haut rein, mach's gut, tschüss. Mach's gut.